heute mit dem Dominik. Guten Abend und mit dem Herrn Zeitweise. Schönen Mittag und dem Herrn Martin Pittenauer. Guten Morgen. Insofern haben wir jetzt alles abgedeckt, glaube ich, für die Podcast-Hörer. Außer sie hören es mitten in der Nacht, dann haben wir wieder versagt. Ja, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich. Ja, und man hört uns ja gerne zum Einschlafen. Ja, Einschlafen ist ein gutes Stichwort, um gleich zu unserem ersten Thema zu kommen. Ha, als hätte ich es geplant, schau. Ja. Erraterfrei heute direkt in das Google. Genau, es ist mal wieder ein Google-Dienst gestorben, den ich nie genutzt habe, deswegen müsst ihr darüber jetzt sprechen. Zwei. Oh, also es wird jetzt alles auf Plus vereinigt. Auch der Google TV oder nicht? Oder so. Keine Ahnung. Na gut, erzähl doch mal. Also ich habe nur einen mitbekommen. Ja, also und zwar, es gab ja so diese tollen Dinger mit, also Fernbedienungen, so Fernsehfernbedienungen mit wahnsinnig viel Knöpfen. Und die haben meistens dazugehört zu einem Google TV-Gerät. Ah. Ja, und dieses Google TV-Gerät an sich als Plattform ist jetzt tot. Gibt's nicht mehr. Ja, das ging ja schnell, oder? Ja, schon. Was hat das denn gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es war ein Webbrowser und gleichzeitig auch in der Fernseherplattform. Also es kam so, also so eine Desktop-Box für den Fernseher, oder? Genau. Ich glaube, Netflix lief auch drauf. In Netflix, es gab auch Fernsehcontent, den man dann drüber gucken konnte. Also im Endeffekt eine internetbasierte Set-Top-Box von Google mit auch Referenzdesign, wahnsinnig vielen Knöpfen. Ich glaube, ziemlich parallel zum Apple TV rausgekommen oder kurz vorher, kurz nachher, dem ersten Apple TV. Ein bisschen später, glaube ich. Und hatte halt dann so von Logitech, glaube ich, ein paar Umsetzungen und Samsung vielleicht, ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle so für Europa sowieso nicht relevant, weil das war irgendwie schon irgendwie an den amerikanischen Markt gebunden. Und diese tatsächlichen Inkarnationen davon, die wurden auch relativ schnell immer eingestampft, weil es keiner gekauft hat. Ja. Und jetzt haben sie das Projekt endgültig ganz aufgegeben, oder? So sieht's aus. Ja. Aufgegeben haben sie auch Google Checkout. Ich dachte, nicht. Das wäre das neue, das Beste seit geschnitten Brot dann für die Android-Telefone irgendwann ja, mal mit. Ja, das heißt aber dann anders. Also das heißt dann anders. Okay. Also, nein, jein. Also das, was Google Checkout war, geht jetzt zu Teilen auf in Google Wallet. Aber Google Checkout an sich ist quasi Geschichte. Okay. Also, wenn du diese lustigen Google Checkout-Buttons kennst, die wirst du in Zukunft eher nicht mehr sehen. Das klingt okay. Wie Google Lockout ist tot. Ja, sozusagen. Aber Google Checkout war das PayPal von Google. Ah ja, okay. Und damit konnte man WikiLeaks unterstützen? Zeitweise. Ja, gut. Okay, und das geht auf in Google Wallet. Und was ist Google Wallet? Google Wallet ist in der Hauptsache erstmal diese Near Field Communication Zahlmethode für Android-Telefone. Mhm. Und halt eben auch ein Finanzdienst dann dahinter und der geht jetzt wohl auch mit ins Web dann und dann kann man da das, was man bisher mit Google Checkout gemacht hat, jetzt mit Google Wallet machen. Okay. Aber Projektkonsolidierung und Sterbehilfe bei Google mal wieder am Start. Ja, das ist jetzt das neue Konzept. Ich habe auch so langsam den Eindruck, die stellen immer mehr ein, als sie machen. Ja, also sie und übernehmen dann auch noch Firmen, damit sie überhaupt noch Projekte einstellen können. Ja. Ja, so wie bei Backtype, das von Twitter übernommen wurde und dann eingestellt und irgendwann wiederkommen wird. Was war Backtype? War so eine Suchmaschine, wo du sehen konntest, wie viele Hits hast du auf einem Blogpost bekommen und so. Ah, also über Twitter. So Trackback-mäßig. Ja, genau, Trackback-mäßig. Faszinierend. Noch nicht eingestellt. Das irritiert mich total, dass du die ganze Zeit Super Mario hier spielst. Ja, ich habe noch eine kleine Recherche, die ich noch fertigstellen muss. Ja, ich dachte, dich irritiert, dass es noch nicht eingestellt ist, nämlich der Kindle Fire. Genau, das auch. Der neu ist. Oder wolltest du über was anderes reden? Nee, ich wollte über Kindle. Ich wollte den Kindle Fire überleiten. Ja, okay. Genau. Also der Kindle Fire ist jetzt da in Amerika. Ist rausgekommen, ja. Genau. Hier natürlich noch nicht. Was heißt natürlich? Ja. Also es ist schade, so wie angekündigt. Ja. Genau. Aber es gibt ja jetzt leider nicht mehr den Kindle Touch, wenn ich das richtig sehe. Okay, gut. Insofern. Nee, sondern nur den billig Kindle ohne Tastatur und ohne Touch. Ja. Naja, aber der Kindle Fire ist jetzt in Amerika draußen und die ersten Reviews sind nicht so super. Divers, würde ich sagen. Also alle, es macht irgendwie Also, nochmal kurz für die, die es nicht verfolgen, Kindle Fire ist dieses Android-Tablet von Amazon. Genau. Also auf Android basierend, selber ein bisschen UI obendrauf geschraubt und Android quasi geforkt an der Stelle. Also für eigene Zwecke weiterentwickelt oder umentwickelt. Und ja, und das ist jetzt so ein halb großes iPad sozusagen, also ein bisschen in der Höhe, ein bisschen kürzer als das iPad und in der Breite halb so breit fast, was so ein bisschen ein ungewöhnliches Format ist, aber ansonsten... Also ganz ähnlich wie der Kindle selber eigentlich auch, so ein bisschen... Ein bisschen schmaler als der Kindle sogar noch. Ein bisschen schmaler als der Kindle, okay, also angeblich ist es für Amerikaner wohl genauso wie das Playbook, was ja hier auch noch keiner in der Hand gehabt hat, also das hilft ja jetzt auch relativ wenig und ist halt ein Android-basiertes Ding, aber komplett eigene UI obendrauf und kann halt auch Android-Apps laden, aber wohl eigentlich nur aus dem Amazon-Store, beziehungsweise wenn man irgendwas freischaltet oder ein Zertifikat enabled, dann kann man natürlich auch von Webseiten was runterladen, was ja bei Android auch geht, aber ist jetzt alles, glaube ich, nicht die Zielgruppe von Amazon. Also für Amazon ist es halt so ein Medienkonsumgerät, einfach eigentlich der iPod von Amazon, ja, für die Amazon-Infrastruktur, so was der iPod für iTunes war. Scheint fast so, ja. Sowas. Also so ist es gedacht und ja, da gibt es durchwachsene Berichte darüber. Also es gibt die positivsten sind eigentlich, okay, es ist billig und es hat den ganzen Content. Ja, das kann ja, also das ist ja so die zwei wesentlichen Checkpoints, die sie wohl haben wollten. Ja, also. Und es ist leicht. Ja. Batterielaufzeit habe ich gar nicht irgendwie die gelesen, großartig. Ein bisschen unterm iPad liegen. Ein bisschen unterm iPad, okay. Und dann kommt natürlich so diese ganze Bataillon von Kritik-Reviews, die im Endeffekt, okay, das Ding ist langsamer als so ein iPad, ist das so reagiert zäh und das macht bei einem Touch-Device halt wahnsinnig viel aus, wenn du es als vollwertiges Gerät benutzen willst. Also so diese Geschichten, du drückst halt irgendwo rum und dann wartest ein bisschen, hast überhaupt kein Feedback, weißt gar nicht, ob das Gerät dich registriert hat oder nicht. Ja, aber für meine Begriffe war sowas eigentlich auch zu erwarten. Also eben so auf wirklich Low-Cost gegangen sind an der Stelle. Ich habe mir so ein paar Videovergleiche angeguckt, so iPad gegen Fire quasi, auch wenn das jetzt ein bisschen Apfel mit Birnen. iPad 2 wahrscheinlich sogar, oder? Ja, iPad 2. Mhm. Apfel mit Birnen verglichen an der Stelle. Es war schon zu sehen, für die meisten Sachen ist der Unterschied nicht so wahnsinnig groß. Also hat er irgendwie mal gebootet, dann irgendwie so mal Netflix gestartet und so. Und da ist das iPad ein bisschen schneller, aber nicht, dass es ins Gewicht fallen würde. Aber wo halt wirklich der wesentliche Unterschied ist, ist, wie du sagst, so das Feedback, wenn ich einen Knopf drücke, ist manchmal so ein bisschen meh gewesen. Und dann hat er nicht registriert, dass ich gedrückt habe und so Sachen. Und das Scrollen. Ja, also der hat irgendwie den Webbrowser aufgemacht und trotz Amazon Silk war das jetzt auch nicht schneller als so ein iPad beim Webseitenladen über Wayflan. Aber das Scrollen war halt viel, viel, viel langsamer, also viel rucklicher. Ja, und das ist schon ein echtes Usability-Ding, ja, dass du halt irgendwie es rumscrollst, gerade wenn du mit dem Finger direkt interagierst und das ruckelt dann, das ist halt wirklich... Also auch das hätte ich erwartet aufgrund dem, was wir so an Android-Tablet hier getestet haben. Weil ich meine, da war ja die neueste Android-Version drauf und die hat Hardware-Beschleunigung und die hat halbwegs so die Geschwindigkeit von dem iPad vom Browsen her und so weiter hinbekommen. Und wenn davor nicht mal Hardware-Beschleunigung drin war und ich meine, dieses Amazon-Ding ist ja ziemlich früh geforkt von der älteren Android-Version. Ja, ja. Die Forken nicht von Honeycomb. Genau. Und ja, also das ist so ist es. Die Frage ist, ob die da nachbessern, wahrscheinlich Software. Also sie könnten theoretisch wahrscheinlich softwaremäßig nachbessern innerhalb der nächsten Zeit, aber ich meine, im Wesentlichen, es ist halt so ein Gerät für Leute, denen das nicht so, für die das nicht so ein Problem ist. Ich meine, das ist ein Kindle, ja. Und ja, Kindle selber hat ja auch eine gewisse Zähheit mit dem Display alleine schon. Und das ist so, also wenn ich aus der Ecke komme, ich weiß nicht, ob es mich so stört. Also diese Reviews sind halt alle so im Vergleich zum iPad. Aber die Frage ist halt auch, ist es der Anspruch, dass es jetzt ein Device ist zum im Websurfen? Ja, weil ich glaube halt nicht, dass sich jemand ein Kindle kauft und dann keinen PC deswegen. Also das ist, glaube ich, an der Stelle kein, um das Buzzword zu erwähnen, Post-PC-Device, ja, sondern es ist halt so mein Amazon-Medien-Konsum-Device, ja, mit dem ich auch ein bisschen surfen kann. Aber es ist nicht, es ersetzt für niemanden, glaube ich, wirklich ein Notebook oder ein PC. Ich habe auch das Gefühl, das ist genau die Zielgruppe. Also die Leute, die sowieso Amazon-Content haben und dann halt noch ein bisschen was drauf haben möchten, damit die sich jetzt keinen full-fledged Device da kaufen müssen, zahlen sie halt, weiß nicht, wie viel kostet der? Nicht $200? Ich habe es gar nicht gehört, was der kostet. Glaube ich. Und dann können die ihren Kindle ein bisschen pimpen, sodass sie so die Basic-Sachen halt auch noch machen können, ohne sich extra noch ein Gerät kaufen zu müssen. Ich meine, das glaube ich ist an der Stelle auch eher so die Strategie, genauso wie beim Kindle ein möglichst billiges Einstiegsgerät als Konsumfenster so auf den Amazon-Content-Markt. Und da wird die Richtung auch eher sein, günstiger, anstatt wirklich viel, viel besser noch. Ja. Also, ja. Aber als solches finde ich es ein legitimes Ding. $200 übrigens kostet es bei Amazon. Ja, ich glaube, es ist auch der Versuch, einfach die Zielgruppe zu halten. Also bei sich zu halten, weil es gibt viele, die einfach kein großes Device brauchen. Ja, was mich nach wie vor wundert, warum sie dann so viel Augenmerk auf ihr, ich habe schon wieder vergessen, wie hieß das Browser? Silk. Auf Silk gelegt haben, weil, ja, also dass sie da im Endeffekt nicht wirklich vorne dran liegen, müsste ihnen auch klar sein. Vielleicht fühlen sich die Kunden dann besser, wenn die gehört haben, hey, das brauchst du schnell. Naja, und in so einem Video habe ich auch als Vorteil gelesen, dass es Flash kann. Ja, ja. Aber das war dann auch, genau, das war so lustig in diesem Video. So, ja, jetzt sind auf beiden Geräten die Webseiten ungefähr gleich geladen. Aber jetzt warten wir noch 30 Sekunden, bis das Kindle Fire die Flash-Werbung nachgeladen hat. Ja, die interessanteste Kritik fand ich eigentlich, dass es halt für Zeitungen nichts taugt, weil es zu klein ist. Also okay. für illustrierte Zeitungen Magazine, in irgendeiner Form, für Magazine. Mhm. Da ist irgendwie lang das iPad gerade so und auf dem kleineren Screen mit weniger Platz macht das halt weniger Sinn. Ja, also das kann ich auch schon nachvollziehen. Nun ja. Bevor man es nicht wirklich in der Hand gehabt hat, kann man dazu dann sowieso nicht noch wesentlich mehr sagen. Also deine Prognose ist, dass es nach Deutschland rüberschwappen wird. Also ich wundere mich sowieso, warum das Kindle Touch nicht hier ist und warum das Fire nicht da ist. Das ist im Prinzip auch hinterfragbar, denke ich. Aber die haben doch jetzt den ersten deutschen Kindle mit dem kleinsten. Das ist so die Werbung. Ach so. Neu, der erste deutsche Kindle. Naja, braucht halt noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ist es denn mit dem anderen Content von Amazon, also Audio, klar, kann man hier auch kaufen, aber so Video? Nee, Video gibt es hierzulande nicht, glaube ich. Also die haben einfach so einen Punkt. Genauso diesen Content-Angebot nicht. Das war ja am Anfang bei Apple genauso. Und jetzt auch jetzt haben sie immer noch ein weit geringeres Content-Angebot. Und wenn du eigentlich so ein Farb- und Bewegtbild Content-Maschine verkaufen willst, dann musst du auch den Content anbieten. Also ich glaube, es hängt dann eher daran. Da muss man ja auch noch dazu sagen, also iBookstore ist in Deutschland ja immer noch eine ganz große Katastrophe. Mittlerweile schaue ich dann einfach bei iTunes, ob es das Buch als Hörbuch gibt, damit ich es wenigstens irgendwie bekomme, weil ich es mir halt sonst gar nicht zulegen würde. Also das ist so ein Bereich, wo Amazon da in Deutschland, glaube ich, ganz gut angreifen kann, weil Apple ist da einfach ganz weit hinten. Aber ich glaube halt nicht, dass Amazon da einen Vorsprung sich erarbeiten kann, weil das Problem halt die Rechteinhaber sind und die GEMA. Aber der deutsche Amazon E-Books sind, glaube ich, schon besser ausgestattet. Ja, okay, das schon. Achso, du meinst jetzt nur bei den E-Books? Ja, schon. Ah, okay. Also jetzt speziell Bücher, E-Books. Wobei das bei einem Fire jetzt auch nicht wirklich. Ich wollte auch gerade sagen, also da kannst du ja mit der iPad-App kannst du ja den auch abgreifen. Ja, gut, das stimmt. Das ist natürlich richtig. Da bist du auf alle Fälle besser dran, glaube ich. Nun ja. Auch über Apple gibt es lustige, jammernswerte Geschichten zu erzählen. Ist es nur peinlich, oder? Naja, es ist eigentlich konsequent, weil was haben sie gemacht? Also Apple hat ja am Anfang, wie die iOS-Plattform rauskam und man Software dafür kaufen konnte, selber ein Spiel eingestellt, und zwar einen Texas Hold'em, das man auf den iPod Touches und und auf dem iPhone spielen konnte, habe ich auch gekauft damals. Aber sie haben das Ding eigentlich nie abgedatet. Also ja, es ist wirklich so, dass also es war so ein Pokerspiel mit Videos von oder zum Schluss waren es dann computergerenderte Gegner, die du gespielt hast, oder? Also es, je nachdem, ob du es jetzt quer oder waagrecht hältst, hast du halt die Leute auch am Tisch und es waren irgendwie so ausgeschnittene Fotos, glaube ich, mit ein paar Animationssequenzen ein bisschen drin. Phil Schiller war da auch mit drin, oder? Phil Schiller, oder war das nur auf dem iPod? Oh, das kommt ja ursprünglich vom iPod. Das war ja so ein iPod-Spiel, also damals, bevor es iOS gab. Genau. Ja. Und dann hatten sie das halt auf iOS auch portiert, um zu zeigen, hey, wir machen jetzt auch so Spiele auf iOS. Und seitdem haben sie das ja nicht mehr so wirklich angefasst. Nee, nicht mal ansatzweise. Also auch wie Game Center kam mit Online-Spielen und so weiter, haben sie auch nie eingebaut. Retina haben sie nicht reingebaut. Und jetzt haben sie es halt endgültig abgesägt. Also mir selber... Ich selber finde es halt schade, wenn sie wenigstens eine App in-house hätten, die ihre Game Center API benutzen muss und damit klarkommen muss, dann hätten sie vielleicht eine Kritik, auf die sie hören würden, um das Ding halt endlich mal so auf Xbox Live-Niveau zu ziehen und nicht da in dem komischen Zustand rumhängen zu lassen. Das ist ja so ein grundlegendes Problem bei Apple. Also da wird immer für neue Betriebssysteme und für neue Releases werden neue APIs entwickelt und die benutzt dann erstmal keiner. Ja, weil die sind so lange geheim, bis sie dann auf einer Keynote vorgestellt werden. Und dann ist auch keins der Produkte, die da im Entwicklungszyklus sich befinden für dieses Release, ist noch so früh, dass man diese APIs einbauen könnte. Das heißt, die APIs werden dann erst ein Jahr später benutzt vom System. Und erst dann hat man intern so diesen Prozess, dass man die eigene Feedback-Loop hat, die eigenen APIs benutzt und dann auch mal so die Probleme sieht, die sonst nur die Third-Party-Entwickler sehen und am Jammern sind. Also wenn man jetzt Entwickler ist und eine API sieht, die irgendwie sich toll anhört, aber wo man kein Apple-Produkt kennt oder nicht auch im System keine App sieht, die wirklich das Ding benutzt, ja, dann würde ich persönlich sagen, erstmal Finger weg. Also das ist dann meistens eben so ein bisschen unausgegoren. Es gibt nicht viele Bereiche. Also früher haben sie es noch stärker so gemacht, dass sie Dinge erstmal intern ausprobiert haben, gemacht haben und dann, wenn sie es zweimal intern verwendet haben, als Framework rausgegliedert haben. Aber irgendwann haben sie halt mal angefangen, für manche Bereiche das so rauszupacken. Also mein viel zitiertes Beispiel auf dem Desktop ist halt das ImageKit. Ja. Das eigentlich so die Funktionalität vom Preview in ein extra Ding packen sollte, also von der Vorschau mit ein bisschen Farbkorrektur und alle möglichen Bilder anzeigen, ist aber parallel entwickelt. Also Preview benutzt es nicht selber, sondern es ist so, da haben sie irgendjemand hingesetzt, der das Ding macht und es geht halt bis heute nicht gescheit. Oder sie haben mal ein paar Views eingebaut, die sie nirgendwo selber verwendet haben und die gingen halt hinten und vorne nicht. Also da kann man wirklich... Die Collection View lange, oder? Auch. Ja, ja, ich glaube so diese Collection View, so die konnte man ewig nicht mit Bindings benutzen. Das war irgendwie genau so Geschichten. Krampf. Also das hinkt halt dann alles hinten und vorne, wenn sie nicht selber Client sind. Und bei Game Center ist es halt leider genauso. Und deswegen finde ich die Richtung schade. Ich hätte es lieber gehabt, wenn jetzt wenn sie ein Referenzspiel hätten, das einfach so komplett es so macht, wie sie sich's vorstellen, ja, und nicht nur auf der WWDC ihre Talks darüber, wie sie sich's vorstellen und was man denn alles machen könnte. Naja, und sie dann schreiben auf der WWDC halt immer irgendwelche Prototypen-Games, dann diese ganz stolz vorstellen, dann so, wir haben jetzt 3 Wochen hier irgendwie einen Dungeon-Crawler entwickelt und guck mal, wie toll. Und ja, nee, das, ihr habt jetzt irgendwie diese 20% entwickelt, die funktionieren und bitte macht doch mal die restlichen 80 auch. Genau, und da merkt man halt immer, wenn sie sowas machen, dann stimmt die Qualität dann auch. Also ich glaube, jetzt mit Final Cut 10 ist QuickTime 10 dann auch an einer anderen Stufe angelangt wie vorher, so ungefähr. Und das zieht sich halt durch alles durch. Ja, wenn es die erste Iteration von der API ist, dann irgendwie mit Vorsicht genießen. Ja, aber bei Game Center zeichnet sich das jetzt nicht ab, dass das irgendwie jetzt kurzfristig besser wird. Nee, leider gar nicht. Aber ich meine, Apple wäre jetzt so groß, dass sie da irgendeine Abteilung für irgendein Spiel abstellen würden, das hier ein Klassiker wäre, der sich da lohnt. Ja, umgekehrt, sie haben ja für Game Center auch schon Leute eingestellt gehabt, die eigentlich so aus der Spielebranche kommen und bekannte Spiele entwickelt hatten. Ja. Und die jetzt eben da nochmal hinzusetzen und zu sagen so, und jetzt hast du diese API designed, jetzt verwend sie doch auch bitte für irgendwas, was wir da in der App Store verschenken oder für einen Cent rausklopfen, für 99 Cent rausklopfen. Das wäre ja dann so, das wäre nötig gewesen obendrauf. Genau. Und mal gucken. Mal gucken. Mit iOS 6 dann. Neues aus dem Hause Apple außerdem. Ja, iTunes 10.5.1. Ja, hurra, hurra, ein iTunes-Update. Ja, was habe ich mich nicht gefreut? Ja, weil es ist ja, es wird ja immer nur besser mit den Updates. Ja, das stimmt aber in dem Fall. Die Synkerei. Also so kaputt wie die Synkerei mit 10.5 war, so ist sie jetzt so ein bisschen wenigstens gefixter. Also, nee, bei mir hat das Update dazu geführt, dass ich mein iPhone jetzt platt machen soll, weil mein iPhone nicht mehr erkennt. Okay. Na, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ja. Interessant. Nee, also bei mir hat, wie gesagt, das 10.5.1 dieses eine, ich hänge mal beim Synken ganz am Ende, Problem gelöst. Und ansonsten ist für uns ja nicht viel dabei. Ich meine, iTunes Match für die Amerikaner, ja, die da auch ein gemischtes Bild davon haben, aber wahrscheinlich auch wegen Serverüberlastung am Anfang, könnte ich mir vorstellen. Aber auch so diese ganzen Geschichten, die jetzt mit iTunes Match passieren. Das heißt, du hast deine eigene Version hier, er scannt dir drüber, dann hat er eigentlich die Online-Version. Und wenn du es austauschen willst, wirklich auf die höherwertige Version, musst du deins löschen und nochmal aus der Cloud laden. Also das musst du per Hand machen. Da gibt es irgendwie nicht so einen Update-Knopf, was ich gehört habe. Und was natürlich auch interessant ist, deine eigenen Metadaten, die du ja da drin hast, die verschwinden wohl auch irgendwie oder werden nicht so gemerged oder, also da passieren ein paar krumme Dinge. Also, ach Gott, also und gerade mit der Musikbibliothek, Angst, also da kann ja Metadaten. Ja. Tja, aber hierzulande muss man sich ja keine Sorgen machen darüber, weil man braucht ja eine US-Kreditkarte, also eine Kreditkarte mit Billing Address in Amerika, Rechnungsadresse in Amerika. Ansonsten kommt man ja eh nicht an dieses iTunes-Match. Genau, hoffentlich kommt man irgendwann mal dran, weil ich würde es schon auch machen, auf alle Fälle, denke ich. Also das ist so, finde ich, einen fairen Deal, so den Preis und dann meine Musik in der Cloud zu haben. Naja, was mich halt nervt, ist so, ich will eigentlich meinen US-Account weiter benutzen und dann kann ich wahrscheinlich jetzt irgendwie, das wird ja alles, das wäre eine Katastrophe. Du hattest es so lange so viel besser. Ja. Jetzt rächt sich's halt auch mal ein bisschen. Ja. Ja, genau. Ja. Nun ja. Was haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben, der Marcel hat das gefunden und er hat sich gefreut und wollte das mitteilen. Ja, genau. Also ich habe ganz mechanisch einfach mal eine Taste gedrückt, eine Tastenkombination, nachdem ich in Safari, wie so oft, aus Versehen einen Tab geschlossen hatte, was ich eigentlich lesen wollte. Ja. Das ist mir aber erst dann danach aufgefallen ist. Und dann habe ich aus Versehen Apfel Z gedrückt und er hat das Tab wieder aufgemacht. Das fand ich total großartig. Gibt's aber wohl schon ewig. Ich wusste es nur nicht. Mir ist aber immer wieder aufgefallen, dass gerade so kleine Tricks, die es auch schon ewig gibt, viele Hörer auch nicht kennen. Deswegen wollte ich das kurz erwähnt haben. Also Apfel Z kann euch ein geschlossenes Safari-Tab wiederherstellen. Weil das in der History wieder zu finden, ist oft eine schwierige Sache. Aber es gibt ja auch den Knopf, so zuletzt geschlossenes Fenster wieder öffnen. Na, Knopf ist das keiner, oder? Also Menü. Menüeintrag. Menüeintrag, genau. Mhm. Den gibt es schon irgendwie länger. Und ja, aber das ist ja kein Fenster, das ist ja nur ein Tab. Ja, ich weiß nicht genau, ob der auch das letzte Tab wieder aufmachen kann. Aber wenn es mit Ando geht, ist ja eh super. Genau, ich hätte gerne, ich könnte die anderen Programme nennen, wo ich sowas auch gerne hätte. Er hat sogar Redo. Ja, da kannst du es wieder schließen. Ja. Ja. Die Operation ist halt einfach auf dem Stack. Also es ist wohl seit Safari 5 drin. Schöne Sache. Ja. Ja, Safari immer noch scheiße, leider. Ich bin immer gespannt, was mit dem WebKit 2 passiert. Was hast du gegen Safari? WebKit 2. Wirklich so, dass ich mache alle deine Fenster mal weiß und lade mal die kompletten offenen Stack neu. Habe ich immer noch und regelmäßig und es nervt mich zu Tode. Okay. Ja. Also bei mir hat sich das stabilisiert seit ein oder zwei Safari-Versionen. Okay. Vielleicht ja dann mit 10.7.3. Nun ja, was haben wir denn noch auf der Liste hier? Als nächstes habe ich hier die VDS. Ja, eigentlich wollte ich da jetzt gar nicht mehr drüber reden, aber es ist ja mal wieder so schön aktuell. Es wird Vorratsdatenspeicherung gefordert, weil die haben wir ja immer noch nicht so richtig oder nicht wieder nicht mehr so. Und ich habe gehört, die hilft gegen Nazis. Genau. Und der Herr Uhl ist auch der Meinung gewesen, dass die Nazi-Zelle damit sicherlich ausgehoben werden konnte, weil die ist ja schon seit 1998 aktiv und da hätte die Vorratsdatenspeicherung bestimmt viel geholfen. Ja, hätte man viel Daten speichern können über die Nazis. Oder so. Gut, völlig egal. Ja. Hans-Peter Uhl fordert die Vorratsdatenspeicherung auch, wenn ein Sack Reis in Schwarzwald umfällt. Insofern, das ist jetzt keine besondere Nachricht. Was aber auch ganz interessant ist, sind die Entwicklungen bei der SPD, weil da gibt es jetzt ganz viele Netzpolitiker, die unbedingt die Vorratsdatenspeicherung loswerden wollen. Vor allem auch bei den Jusos und so. Wobei, also die Netzpolitiker in der SPD waren da doch aufgefallen, dass sie die Vorratsdatenspeicherung so ein bisschen loswerden wollten, oder? Das ja war gut, das war jetzt auch nicht hundertprozentig ernst gemeint. Aber es gibt zumindest einige, die die da auch trommeln. Und also es gibt auch eine Diskussion innerhalb der Partei. Genau, und jetzt wurden da ein paar Anträge für den Parteitag formuliert, die eigentlich alle fordern, die Vorratsdatenspeicherung zumindest massiv einzuschränken. Okay. Und dann wurden die eingereicht und die Antragskommission hat sich die angeguckt und die hat anscheinend so eine Art Vorschlagsrecht, kannte ich jetzt auch nicht, dass das in so herkömmlichen Parteien so ist, dass man dass dann so eine Antragskommission sagen kann, okay, wir haben uns das mal angesehen, wir machen jetzt unseren Vorschlag, haben das alles nochmal umgeschrieben und wollen jetzt die Vorratsdatenspeicherung auf 3 Monate verkürzen und halten sie für ein adäquates Mittel. Ja, also das ist ganz interessant, man gibt so Anträge da rein und dann kommt ungefähr das Gegenteil wieder raus. Genau. Und das ist jetzt sozusagen der Vorschlag für den Parteitag. Man kann jetzt mal sehen, was die Delegierten da wohl machen werden. Unterscheidet sich das jetzt noch groß von der CDU-Position an der Stelle? Nein, aber das hat sich bei der SPD eh nie viel unterschieden von der CDU-Position. Ja, so ein bisschen schon. Also sie wollten ein bisschen weniger speichern. Also ja, stimmt, weniger, das ist weniger richtig. Lang. Sie wollten weniger speichern, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele, viele Menschen die Große Koalition wieder vergessen haben. Und wem wir auch zum Beispiel das Zensursula-Gesetz mit zu verdanken haben. Also die positive Nachricht in der SPD, zumindest in der Basis, hat sich wohl irgendwas getan. Das ist jetzt noch nicht da angekommen. Da gibt es jetzt Anträge, aber so funktionieren ja die meisten Parteien nicht, dass man da von unten jetzt irgendwie was bewegt. Ja. Sonst würde CSU.net hier auch was bringen. Ja, ja. Ja. Aber net ist ja die Schwester von. Ja. Naja. Ja. Gut. Das ist wohl der aktuelle Stand. Wir drücken den Netzpolitikern in der SPD die Daumen. Ja, wurde so schon so schön am, schon so schön am Monologisieren bist, können wir an der Stelle ja auch darauf hinweisen, dass du das öfter machst. Genau. Ich würde jetzt sagen, Himmel und Hölle sind zusammengefroren. Nein, wie heißt das? Die Hölle ist zugefroren. Das war auch ein schönes Bild. Ja, ja. Die Hölle ist zugefroren, ist sie aber nicht. Das war Arbeit hinter den Kulissen. Wir haben es jetzt irgendwie hingekriegt, gemeinsam, dass irgendwie so OM-Videos, also Open-Mind-Videos, das ist diese Konferenz, von der ich, glaube ich, seit 4 Wochen gesprochen habe, im Internet verfügbar sind. Und zwar in den unterschiedlichsten Formaten und Vollständigkeitsgraden. Okay. Ich habe dir, lieber Martin hier, weil du ja immer die Links vom Podcast machst, 4 verschiedene Links reingepostet. Das reicht also vom Torrent bis zur YouTube-Datei und dann irgendwie noch so ein Streaming-Portal, da ist dann der ganze Rest zumindest teilweise. Okay. Da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe ja auch noch nicht alles gesehen, weil wir da natürlich mehr als einen Raum hatten und mich interessieren dann die anderen Sachen auch. Und die wollte ich mir jetzt demnächst reinziehen. Genau, und da ist eben auch die Keynote, also mein Vortrag, den ich da gehalten habe. Das kann man sich jetzt mal angucken. Ja, und es gibt ja aus den Workshops gibt es jetzt mittlerweile auch so 1-2 Aufzeichnungen, auf die ich auch gewartet habe. So das Ding von Julia über Feminismus ist irgendwie genau, letztens aus einem Podcast als rausgefallen. Genau, das gibt es als Audio-Datei, weil das eben diese spontanen Workshops, genau. Also die Barcamp-Workshops, die wurden nicht gefilmt, weil da gab es keine extra Kamera dafür. Genau, der von Julia, ich habe nur mal reingehört, das klang völlig anders als den Artikel, den sie dazu geschrieben hat. Ja, als der Artikel, den sie dazu geschrieben hat. Das kam ein bisschen kurz, jetzt, so in Realität leider. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Themen, die da aufgemacht wurden, so von wegen die Nerds, die so ein bisschen arschverletzt sind und deswegen den Feminismus scheiße finden, dass man da mehr drauf eingegangen wäre. Das ist so ein bisschen kurz gekommen insgesamt, aber trotzdem hörenswert, finde ich. Mhm, genau. Das hat Benjamin Stöcker in seinem Blog genau, verlinken veröffentlicht. Ja, aber es gibt endlich Videos und man kann sie jetzt endlich angucken. Unter anderem eben auch deine, wie ich finde, hervorragende Keynote. Ja, finde ich auch, aber ich hatte nicht damit gerechnet. Also mit dem, mit dem Stil. Ja, also du hast einen sehr, sehr, es klang so ziemlich nach politischer Rede an der Stelle. Das war weniger nach Vortrag. In dem Fall auch, ist natürlich wäre für das Konferenzprogramm nicht sinnvoll gewesen. Für eine Keynote fand ich das ganz in Ordnung. Also das hat mich überrascht. Nicht, dass es gut war. Ja, Dominik, wann ist dann deine Keynote, deine nächste? Ich habe gar keine Keynotes. Ja. Ich mache sowas nicht. Ja, doch, das wird schon irgendwann mal kommen. Ja, dann zu einer ganz anderen Sache. Genau. Ich bin gespannt, warum das jetzt auf unserer Agenda steht. Ich wollte meinen Link-Tipp, nein, weil es geht wieder los. Es geht wieder los. In Amerika sind ja auch alle 4 Jahre Wahlen. Naja, es geht wieder los, ist gut. Also die sind ja schon seit einem halben Jahr unterwegs. Ja, genau. Es wird ja jetzt wieder brenzlig. Also in Amerika ist es ja so, beziehungsweise in den USA, Amerika ist dann natürlich falsch gesagt. Ja. In den USA ist es ja so, dass nicht die Parteien einfach so einen Kanzlerkandidaten, also einen Präsidentschaftskandidaten aufstellen, sondern dass es über ein sehr kompliziertes System die Präsidentschaftskandidaten bestimmt werden, teilweise vom Volk, teilweise von der Basis. Da gibt es auch verschiedene Methoden, zum Beispiel Caucuses, das sind dann so Versammlungen, wo man da einfach hingeht und sich entscheiden kann für einen Kandidaten. Ja. Es gibt teilweise richtige Wahlen, wo du dich für einen Kandidaten entscheiden kannst. Da gibt es auch immer ganz unterschiedlich Wahlmänner wieder zu gewinnen, manchmal prozentual, manchmal nicht prozentual. Es gibt auch ein ganz feines Geflecht, in welchen Bundesstaaten, also in welcher Reihenfolge die Bundesstaaten wählen dürfen. Ja, also da wird ja vorher immer einmal die Tour durch ein paar Bundesstaaten zumindest gemacht, ja. Auch nicht durch alle. Ja, und die haben jeweils dann unterschiedliche Wahlverfahren über irgendwie Straw-Polls und Caucuses und was nicht alles. Und irgendwann zum Schluss gibt es dann irgendwie die GOP-Convention, wo dann nochmal der eigentliche Präsidentschaftskandidat dann tatsächlich auch gewählt wird. Genau, aber also im Regelfall wird nicht in allen Ländern gewählt, weil der Kandidat meistens vorher feststeht. Ja. Also wenn alle anderen gesagt haben, wir verzichten, du bist es, dann... Es ist ja im Wesentlichen eine Frage des Geldes. Ja, wollte ich gerade sagen. Und ob man sich komplett verplappert. Wollte ich gerade sagen. Also da gibt es natürlich dann sehr viele verschiedene Strategien. Also Präsident in Amerika, muss man wissen, kann man nur werden, wenn man unglaublich viele Millionen Dollar hat, wo man die herkriegt. Man muss sie nicht privat unbedingt haben, man kann die auch einsammeln, aber es kostet unglaublich viel Geld und je kürzer der Wahlkampf ist, umso weniger Geld muss man verbraten und umso mehr kann man dann den politischen Gegner, der ja dieses Jahr dann wieder Obama sein wird, platt machen. Also ein riesiges Theater, diese ganze Geschichte, und es gab auch schon unglaubliche Skandale und Wirrungen und Irrungen. Ja, es gab jetzt mittlerweile, glaube ich, schon gefühlt schon ein Dutzend Debatten der Republikaner untereinander, also zwischen den verschiedenen Präsidentschaftskandidaten der Republikanern. Und da gibt's dann auch jedes Mal irgendwie was Lustiges. Ja? Also von Leuten, die 3 Punkte aufzählen wollen, sich aber nur noch an 2 erinnern können, über irgendwie andere Leute, die dann Usbekistan irgendwie als Landbeispiel bringen, dass sie nicht jeden Außenminister kennen müssen. Da ist schon auch viel Unterhaltungswert am Start. Ja, ist natürlich auch wichtig, weil ja die Tea Party-Bewegung gerade sehr groß ist in den USA und es, glaube ich, weltweit jetzt nicht sehr günstig wäre, wenn da einer der ganz radikalen Kandidaten gewinnen würde in den Vorwahlen. Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, es ist eigentlich eh schon klar, dass es Mitt Romney werden wird. Genau. Aber es sträuben sich alle dagegen. Unter anderem, weil er Mormone ist. Ja, und weil ihn keiner lieb hat. Und weil das ihn ist keiner lieb hat. Also der hat jetzt, glaube ich, schon, ist bestimmt schon das dritte Mal, dass er da in den Vorwahlen mitmacht. Ja. Ja, mal sehen. Und später kann man ja dann immer noch einen tollen Vizepräsidentschaftskandidaten aus dem Hut ziehen. Ich glaube, Sarah Palin ist wieder frei. Nee, die hat schon gesagt, dass sie als nicht als Vizepräsident. Will. Ich glaube, die hat sich ganz komplett zurückgezogen. Oh nein. Doch, doch. Das ist ja schrecklich. Die hat ja auch die diese Reality-TV-Show, macht die doch jetzt mittlerweile. Ah, ach so, ja. Naja. Irgendwann landen sie alle im Dschungel. Ja. ja, aber also spannendes Ding. Ab Januar, glaube ich, geht's dann los mit den Wahlen. Also mit den Vorwahlen. Kandidaten. Ja. Den Vorwahlen. Genau. Und da gibt es eine Seite, die hat mich in dem Obama-Wahlkampf immer sehr gut informiert, electoral-vote.com. Ja. War ein bisschen still in den letzten 2 Jahren. Ich war sehr froh, deswegen bringe ich das jetzt auch heute. Ich habe letzte Woche entdeckt, die gibt es wieder oder da passiert wieder was. Und das amerikanische Wahlsystem ist auch sehr kompliziert, deswegen kriegt man da ganz gute Voraussagen, wie es wohl ausgehen wird. Es gibt auch immer so eine Karte mit den Bundesstaaten. Da vielleicht dann ab nächstem Jahr ein bisschen mehr reingucken, ist ganz spannend, wenn man sich für die amerikanischen Wahlen interessiert. Das waren die dieses Statistiksystem aus dem Baseball adoptiert haben für... Nee, das war, wie viele Wahlmänner gibt es, die hießen bla bla bla, also je nach den Wahlmännern Vote... Ah ja, richtig, nee, das war ein anderes, stimmt, hast recht. Also 365votes.org oder so. Genau. Ja, okay. Nun ja, wer das verfolgt, der ist da sicherlich gut informiert. Also ich auch ein bisschen das amerikanische Pendant zu Wahlrecht.de und Election.de. Genau. Also auch so ein bisschen Artikel und Hintergrundberichterstattung. Ja, also wesentlich mehr Artikel als die Deutschen. Die Deutschen kommentieren das ja nicht, die bringen bloß die Rohdaten. Ja. Ist unterhaltsam, kann ich nur empfehlen, sich da ein bisschen in amerikanische Politik einzuarbeiten. Ja, es wird aber, glaube ich, eher wieder viel Leid in den nächsten. Naja, also. Bei der nächsten Wahl. Also die Obama-Sache, da konnte man irgendwie Hoffnung haben und. Ja, also ich finde das unterhaltend, wenn das irgendwie so alles. Ja, ja, das ist es auch, ja. Ja. Man muss ja allem irgendwie was Positives abgewinnen. Das ist ein ganz schlechter Punkt, um zu überzuleiten, aber wir haben ja auch Hörerkommentare. Ja, und da fangen wir einfach mal mit dem ersten an, wie man das üblicherweise so macht. Hallo Fanboys, ich wollte mal fragen, da ihr so häufig auch entwickelt und codet, ob ihr mir eine Empfehlung geben könnt bezüglich einer Schulung oder eines Seminars, was Coding and Style betrifft. Also ich würde mich gerne mit Programmierstil auseinandersetzen, unabhängig von der Sprache, die jetzt da direkt gewählt wird, aber irgendwie eine Quelle für Know-how, was man beim Programmieren denn tut und was man nicht tut. Kennt ihr denn da was? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir da helfen könntet. Tschüss. Ja, da kann ich ganz spontan das nächste Buch von Katrin Passig empfehlen, weniger schlecht programmieren. Es ist leider noch nicht erschienen, ich habe es auch nicht gelesen, aber das ist der Titel ist so gut. Titel. Ja. Ich kann auch nur Bücher empfehlen an der Stelle und ich denke, wenn da Stil gesagt wird, dann ist, glaube ich, gar nicht Stil gemeint. Ja, weil wenn unter Stil verstehe ich erstmal so, wie rücke ich ein und wo mache ich meine Klammern und wie nenne ich meine Variablen. Und ich glaube, darum geht es nicht, weil sprachunabhängig ist das sowieso Unsinn. Ich denke, es geht mehr so um Handwerk und nachhaltiges Programmieren sozusagen. Und da fallen mir 2 Bücher im Prinzip ein. Das ist einmal Code Complete, das gibt's in der 2. Version mittlerweile, was halt irgendwie auch so versucht, das Handwerk, das Programmieren so ein bisschen näher zu bringen. Und auch immer wieder beliebt und gern empfohlen ist Pragmatic Programmer. Das sind so 2 Standardwerke zu dem Thema. Jo, ich habe mir viel von dem Zeug, was ich mache oder nicht mache, selber angeeignet über die Zeit und über sehen, was andere machen, wie sie es machen und dann meine eigenen Maßstäbe da dran gesetzt, was ich gut finde und was nicht. Also das reicht von Kurzzeitspaghetti bis super elegant, überingeniert. Es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, so pauschale Antworten gibt's nicht. Ja, das ist halt ein Handwerk einfach auch. Du brauchst halt so ein bisschen einen guten Blickwinkel drauf. Ja, so, also wenn du irgendwas machst und designst, dann halt immer so die Frage stellen, warum. Ja, so einen Zweck sollte das erfüllen in irgendeiner Form. Ja, und dann über die Zeit kriegst du da so ein Gefühl dafür. Und das Wichtige ist eigentlich auch, wenn du deinen eigenen Kram von vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren siehst, weil an dem lernst du am meisten. Ja, ja. Wenn du die häufigste Situation ist, was? Wer hat denn den schon? Ah, ich. Und dann kannst du halt sehen, was du mal gemacht hast, was du für Macken hast an der Stelle und dann da ein bisschen dran rumarbeiten. Das Spannendste dabei finde ich ja eigentlich die Struktur. Also wie teile ich auf? Wie wenn ich jetzt objektorientiert programmiere, wie baue ich meine Objekte und wie hängt was zusammen? Also das hat so ein bisschen sowas von Architektur. Ja. Das kann man ja auch lernen. Also ich meine als Lehrmöglichkeit. Ja, man könnte es lehren, aber es wird nicht gelehrt. Also das ist so schon eher so, da gibt es ein paar gute Bücher wahrscheinlich dazu, aber dazu müsste ich sie jetzt lesen, um sie zu empfehlen. Also die der Martin gemeint hat, sind glaube ich nicht schlecht. Aber manche übertreiben es auch zu sehr und es kommt dann immer darauf an, in welcher Umgebung man sich begibt. Also gerade so diese Aufteilung in was gehört wohin, hängt immer daran, wie das Framework macht, das du benutzt, nicht nur die Sprache. Ja, ob du das jetzt in Ruby on Rails machst oder auf Coco oder in Java ist das ganz was anderes. In Java hast du eine ganz andere Herangehensweise und da gibt es eher so die Empfehlung, passe dich deiner Umgebung an. Ja, nicht gegen die Umgebung arbeiten, sondern mit der Umgebung. Und wenn die einen gewissen Stil oder eine gewisse Strukturierung vorgibt, dann mach da um Gottes Willen mit. Ja. Genau. Das ist ein guter Punkt. Und alles andere ist dann auch Erfahrung, glaube ich, einfach schlichtweg. Ja, hallo, liebe Fanboys. Hier spricht der Clemens aus Berlin. Und ich soll euch ganz, ganz lieb grüßen lassen von Valeska, meiner Frau, die sich jedes Mal, wenn wir nach Österreich in meine alte Heimat fahren, so 5 bis 6 Stunden, irrsinnig drüber freut, dass sie euren Podcast hören darf und ist da schon ganz begeistert, Wochen im Voraus Tech-News und allerlei drumherum zu hören und da endlich auf den neuesten Stand zu kommen und wollte einfach nochmal an der Stelle, dass ich euch das weiterreiche. Dieses Lob sei hiermit geschehen. Und außerdem meinte sie, ob ihr nicht auch eventuell da eine Lösung für unser kleines Problem hättet, das folgendermaßen aussieht. Wir haben einen iMac, der steht zu Hause rum. Wir haben ein MacBook Pro. Und die Daten, die da jeweils drauf herumkugeln, sind nicht synchron. Sprich, wir sichern einmal Fotos da, ziehen uns da mal eine CD rein in iTunes. Und ja, je länger das dauert, desto mehr laufen da die Daten auseinander. Und da wollten wir fragen, ob ihr da eine Lösung für uns habt. Ich hatte da an Sync to Folders oder solche Sachen gedacht. Dropbox ist da an der Stelle keine Hilfe, weil wir sprechen da von 500 bis 700 Gigabyte. Von daher wäre das ein bisschen schwer, alles over the air zu synken. Würde mich freuen, wenn Hörer oder ihr vielleicht da eine Idee dazu habt. Ansonsten, wie gesagt, Valeska sagt weiter so und bis zum nächsten Mal. Ja, dankeschön erstmal. Und ich bin ja der sagt, Synken wird überbewertet. Okay, warum? Ich lebe ganz gut mit 3 Rechnern, die nicht gesynkt sind miteinander. Also ich habe ganz wenig Daten, die ich wirklich überall haben muss. Und die Daten sind im Zweifel da, wo sie hingehören. Und ja, also ich persönlich habe ganz wenig Anwendung für Sync-Geschichten. Deswegen kann ich auch nicht viel empfehlen, außer AeroFS. Das hat für mich lange sehr gut funktioniert, spackt in letzter Zeit ordentlich rum. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber das hat zumindest so mehrere Macs ohne Begrenzung untereinander peer-to-peer gesynkt. Genau, also das wäre das, was AeroFS macht. Im Endeffekt sowas ähnliches wie Dropbox, nur dass es keinen zentralen Server gibt. Das heißt, die Macs verständigen sich untereinander und wenn die im selben Haushalt stehen, machen die so das lokale Netzwerk, dann geht es auch zackig. Hat aber immer noch den Effekt, dass du praktisch so einen gescherten Ordner hast, der gesynkt wird und halt den restlichen Kram. Und gerade wenn es jetzt um Musik geht, also wie ich jetzt eine iTunes-Library so synke, dass die funktioniert, das ist sowieso, das geht nicht. Da gibt es Software, die das behauptet, machen zu können, die man aber auch nicht verwenden will. Ja, genau. Aber das ist so das Einzige, was mich auch ein bisschen nervt, ist, wenn die Musik auf meinem Laptop zu Hause ist und dann gesynkt auf meinen iOS-Geräten und aber so der Arbeits-Mac kriegt es nicht. Das würde ich dann aber über iCloud vielleicht. In die Cloud. Sobald es mal irgendwie matcht. ich weiß es nicht. Und bei allem anderen arbeite ich wirklich mit der Dropbox beziehungsweise AeroFS, habe einfach so, da ist geshartes Zeug und das ist lokal und alles, was irgendwie wichtig ist, ist halt in einem gesharten Ding drin, so ungefähr. Also alles, was ich an mehreren Stellen brauchen könnte. Und ja, genau. Also ansonsten auch keine großen Sync-Lösungen. Ich sage Mut zur Asynchronität. Ich habe halt ganz viel auf der Time Capsule immer so als Austauschmedium. Gar nicht auf dem Rechner selber, sondern jetzt bei der Musik nicht, aber. So eingemountetes Netzwerklaufwerk im Endeffekt. Ja, wo ich die Sachen draufschiebe. Also. Das kann man an der Stelle auch machen. Ja, so gerade wenn es im Haushalt irgendwie sich dreht und die Rechner alle an sind, dann kann man natürlich immer über Falschstellen sowieso auch auf alles zugreifen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Dann könnte man das auch machen. Ja. Tja. Tja. Ja, wir können nicht wirklich die goldene Lösung. Aber es sind ja jetzt keine mobilen Geräte, die irgendwo anders hinkommen. Also der iMac wohl nicht, aber der, vielleicht ist er halt mal aus. So. Ja. Also das ist halt die Frage, ob du so einen Rechner immer anhaben willst, wenn man... Ist ja auch nicht deswegen so das Beste. Deswegen ist bei mir auf der Time Caps. Genau. Tja. Gut. Nuja. Hallo Fanboys und alle, die mich jetzt auch noch hören. Ich habe mal eine kleine Frage und zwar zum Apple TV 2. Und zwar kann man da ja so einen lustigen Bildschirmschoner einstellen, wo so tolle Bilder sind. Gibt es eine Möglichkeit, dass man an diese Bilder rankommt? Und wenn ja, wie? Wäre schön, wenn ihr helfen könnt. Und ansonsten, ihr wisst, dass ihr gut seid, macht einfach weiter so. Danke. Ja, also wir haben ja hier auch so ein Ding rumstehen und ich habe da mal so einen Bildschirmschoner angelegt mit der Suche Katze, also Cat. Lustigerweise kommen da unglaublich viele Hunde und andere Fotos bei raus auch. Soweit ich das verstehe, ist das einfach eine Flickr-Suche. Es gibt die Flickr-Suche und es gibt die eingebauten Bilder. Ah. Und die eingebauten Bilder müsste man wahrscheinlich von irgendeiner Jailbreak-Seite oder so sich ziehen können oder so dieses Update-Image für den. Das muss ja irgendwo in diesem Update-Image mit drin sein. Also das kann man sich wahrscheinlich da rausziehen. Die Rechte hast du dann trotzdem nicht. Also aufpassen an der Stelle, was du damit machen willst. Achso, da sind quasi schon Katzenfotos mit dabei. Da sind sehr, sehr tolle Naturfotos drin. Wenn du nicht den Suchbegriff eingibst, dann hast du so wirklich tolle Naturfotos in alle möglichen Richtungen. Ja, und ich glaube, die meinen da. Ja. Die müssen da irgendwo drauf sein auf dem Apple TV wirklich. Da musst du irgendwie an die Firmware kommen oder auf das, was auf dem Gerät ist. Und das findet sich im Internet irgendwo im Zweifel, glaube ich. Ja, ich schau mal, ob ich was er google und verlinke das dann gegebenenfalls hier an dieser Stelle. Gut. Hallo liebe Fanboys, ich habe ein 2 Jahre altes MacBook Pro 13 Zoll, habe da jetzt im Sommer eine OSZ SSD eingebaut und die 500 GB Festplatte, die ich noch drin habe, in das CD-Laufwerk, in den Slot fürs CD-Laufwerk verbannt. Und seit Laien startet das Ding extrem langsam und ich wollte fragen, ob ihr irgendeine Idee habt, woran das liegen könnte, wo ich recherchieren kann. Ich habe eine Neuinstallation auf der SSD mit Laien gemacht. Also damals einfach Soldapper drauf und dann Laien drüber gebügelt und es startet extrem langsam. Ich habe auf Arbeit ein MacBook Pro 15 Zoll mit SSD von Haus aus und das Ding startet irgendwie innerhalb von Sekunden. Das Ding dauert hier gefühlt 5 Minuten. Vielleicht habt ihr eine Idee. Dankeschön. Ja, da muss der SSD-Profi jetzt seinen Kommentar zu abgeben. Ja, so profi bin ich auch nicht. Die Frage ist, wie alt das Ding ist und welche? OCZ. Ja, also OCZ, weil da gibt es ja viele, ja. Hoffentlich hast du eine Vertex gekauft, weil alle anderen sind ziemlicher Schrott. Also da kann es einfach sein, dass du einfach die Platte vollgeschrieben hast und dann ist sie halt jetzt arschlangsam. Also es gibt da diverse, also wenn du vor 2 Jahren gekauft hast, dieses Ding, oder vor 3 Jahren, und es keine Vertex war, dann kannst du mit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das jetzt die Geschwindigkeit ist von diesem Gerät, mit dem du leben musst. Weil die hat eine ganz tolle Performance, solange sie bisher einmal beschrieben worden sind und danach nicht mehr. Du kannst versuchen, da ein Firmware-Update zu machen. Alles irgendwie nervig und anstrengend, aber wenn es keine Vertex ist, dann eher eine neue kaufen. Meine Ansage. Ja, und ich glaube, dass es mit Laien nur damit zu tun hat, weil halt da nochmal drüber geschrieben wurde und viel, viel Dateitraffic passiert ist an der Stelle. Wäre meine Vermutung, weil ich habe dasselbe Setup in meinem MacBook Pro und hatte damit Laien überhaupt keine Probleme. Ja, dann hoffe ich, dass das an der Stelle dann zielführend ist. Kommen wir zum nächsten. Guten Tag, der Peter aus Hamburg mit einem Podcast-Aufnahmeproblem. Und zwar produziere ich mit einem Kumpel von mir einen Podcast, wie das ganz viele gerade machen. Funktioniert soweit auch alles super. Es gibt aber ein Phänomen, dessen Ursache ich noch nicht gefunden habe. Folgendes Setup: Ich habe ein MacBook Air, da dran ist ein USB von Griffin, dieses iMic 2, wo halt das Behringer dran ist, rein und raus, sodass ich dann, was ich sage, zwar zu meinem Kumpel geht über Skype, aber halt nicht er sich selber hört. Also das ist eigentlich der einzige Grund, und dass ich mal wieder was einspielen kann. Jetzt kommt die Herausforderung. Ich nehme auf mit Audio Hijack Pro. Das funktioniert super. Die Herausforderung, die ich habe, ist, dass Skype oder Audio Hijack Pro, ich weiß halt nicht, an was es liegt, die Summe, also mein externes Mikrofon und den Skype-Anrufer nur dann aufnimmt zusammen, wenn ich die Einstellungsseite von Skype geöffnet habe. Also wirklich die Einstellungsseite Audio und Video, wenn die an ist, macht's knack. Und dann habe ich die Summe von allem drauf, so wie ich es haben will. Mache ich diese Einstellungsseite zu, macht's wieder knack. Und dann habe ich nur, was Skype von sich gibt auf diesem Ding. Nicht mehr mein Mikrofon. Und das ist reproduzierbar. Also ich kann das an- und ausmachen, das ist wie ein Schalter. Ich habe noch nicht die Einstellung gefunden, wo das woanders geht, und ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. Denn es ist zwar eine Lösung, aber das ist irgendwie, naja, ich meine, ich kann so, es geht so weiter, aber es ist irgendwie keine elegante Lösung. Ich mag euren Podcast sehr, weil es sind immer andere erfrischende Themen da nebenbei. Und ich finde es auch super, dass es immer eine gleiche Länge ist, obwohl ich die anderen Podcasts, die länger sind, auch mag. Aber doch, finde ich schon mal sehr super. Und das jetzt durch halt jede Woche zu machen, Respekt. Dann bis bald. Tschüss. Dankeschön. Ah, deshalb, du hast den Kommentar schon gehört und deshalb haben wir am Anfang so genölt. Achso, ja, kann sein, dass das durchgeblutet hat. Aufnahmeproblem. Skype. An sich, dieses Audio Hijack, das nimmt ja eigentlich nur das auf, was aus so einem Programm rauskommt. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie mit QuickTime Player einen Film abspiele, dann kommt da auch Audio, und das würde Audio Hijack dann aufnehmen, wenn ich sage, nimm doch bitte den Output von dem QuickTime Player auf. Bei Skype ist das jetzt ähnlich. Bei Skype kommt ja auch nur wirklich raus, das, was der andere sagt. Also das, was ich sage, was ich ins Mikrofon spreche, das gibt Skype ja selbst nicht wieder, außer man hat eben die Preferences an. Wohl. Ja, also ich habe das jetzt gerade nicht reproduziert, aber wahrscheinlich geben die dann so als Monitor quasi auch den Input nochmal wieder, und deshalb kann man wahrscheinlich dann die Summe aufnehmen. Ja, ist natürlich auch dann suboptimal, weil ich keine Ahnung, wie Skype das dann intern macht, aber könnte natürlich sein, dass Skype dann trotzdem den N-Mix dann überträgt und nicht den N-1-Mix an der Stelle, und dann Skype das wieder rausfiltern muss. Ja, das ist ja auch so eine Eigenart von Skype, dass man dem zwar einen N-Mix schicken kann und das Skype dann intelligent versucht, daraus wieder einen N-1-Mix zu rechnen. Ja, also dass er das, was man zurück überträgt, also die Echo die Variante, also die Echo-Anteile quasi selbst filtert. Ja. Das funktioniert auch hinreichend gut, was teilweise eben dazu führt, dass man unglaublich viel Aufwand treibt, um N-1-Mix zu machen, und dann feststellt, man hat es ja irgendwie verpeilt, aber Skype hat es trotzdem irgendwie hinbekommen. Okay. Ja. Egal. Auf jeden Fall, ich glaube, an der Stelle ist einfach so ein Seiteneffekt eben, dass die Preferences dann Monitor anmachen auf dem Mikro und deswegen, dass dann die Summe rausfällt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich mit Audio Hijack Skype aufnehmen würde komplett. Ich mache das halt anders. Ich habe da so ein Aggregate-Device in mein Audio-MIDI-Setup gebastelt und nehme dann Multitrack mit Software auf. So, okay. Tipsum. Ja, das müsste man vielleicht mal ausführlicher erklären, wie das funktioniert. Ja, das sprengt jetzt, glaube ich, auch den Rahmen hier. Ich kann das ja mal dann per Mail oder sonst wie mal weiterschicken an den Kollegen. Aber an sich wüsste ich nicht, wie man Audio Hijack das jetzt so bewerkstelligt, dass man nicht die Preferences aufhaben muss. Ja. Aber vielleicht doch nochmal kurz angemerkt, was du da gerade gesagt hast. Also es gibt das Programm, das heißt Audio Media Setup auf jedem Mac. Und da kann man die Einstellungen zu den einzelnen Audio-Devices die man so in seinem Gerät drin hat, vornehmen und eben auch einen Aggregate-Device machen, was dann mehrere verschiedene Devices zusammenführen genau, kann. Input- und Output-Kanäle in ein Device quasi bündelt, genau. Was dann auch bedeutet, dass man eben von diesem dann alles gleichzeitig aufnehmen kann in genau. Mehrere Tracks. Und da könnte man auch sowas machen, wie das Kopfhörer und irgendwas gleichzeitig, also sowas, was vom System her nicht so ganz vorgesehen ist, kann man trotzdem da einstellen, muss man ein bisschen rumprobieren. Ist alles relativ kompliziert trotzdem, aber ist mal da ganz interessant, da reinzugucken. Ja. Vielleicht, weil ich letztens was damit gemacht habe, ich habe meine Kopfhörer, also meine Lautsprecher falsch rum angeschlossen und da kannst du auch praktisch die Kanäle, die Stereopositionen zuweisen, was genau. Relativ praktisch ist. Also du kannst musst nicht deine komplette Verkabelung ändern, sondern du kannst einfach sagen, so links ist rechts und rechts ist links für das Ausgabegerät. Ja. So sieht's mal aus. Damit sind wir dann auch schon am Ende der Hörerkommentare angelangt. Okay. Und es gibt noch Konsum- und Softwareempfehlungen. Okay. Ich möchte gleich damit beginnen, thinkup.com zu empfehlen. Okay, habe ich nicht gefunden gleich oder lädt gerade nicht oder ist so eine Gedankenidee, keine Ahnung. ThinkUp, unser Bekannter, der Andy Bayo, der arbeitet mittlerweile da und was die machen ist, die schreiben so ein Tool, mit dem kann man seine Tweets, seine Facebook-Nachrichten und seine Google-Plus-Nachrichten aggregieren und archivieren und dann analysieren. Das heißt, man installiert sich diese Software, die die haben, irgendwo auf einem eigenen Server oder auf Localhost. Das ist so eine Web-App und autorisiert die dann für Twitter und was nicht alles, was man so haben will. Und dann lässt man die da lustig immer den Twitter-Account spidern, jeden Tag oder jede paar Minuten und bekommt dann eben einerseits ein gutes Archiv seiner Tweets, was ja auch von Vorteil ist, weil man kann ja mit Twitter nicht mehr suchen so richtig. Und das erledigt sich dann damit auch. Ich habe zwar auch nur meine letzten 3200 Tweets damit irgendwie noch bekommen, aber immerhin. Ja. Mhm. Und in Zukunft sind die dann auch da sicher. Und man kann eben auch so gucken, wer hat mich retweetet und so. Diese Sachen, die Favstar auch gerne macht, sind da auch mit drin. Ja. Da kann man eben gucken, wie oft das ist retweetet worden und wo auf der Welt wurde mein Tweet retweetet und so Schmarrn. Ist da auch alles sichtbar. Ja. Aber so an sich finde ich es eine schöne Möglichkeit, so mal die eigenen Social-Media-Gedöns-Dinger so zu speichern. Okay. So eigene Datenverwaltung. Ja. Kann ich empfehlen. Ist toll. Backup your social life. Genau. Ja, und es ist halt so PHP-Software. Schade, aber ist halt so. Und muss man halt auf seinen Server werfen und dann so Install drücken und dann geht das schon. Braucht eine Datenbank und dann ist das okay. Jo. Jo. Dann erzähl doch du mal über, was du so gerade noch während des Podcasts hier noch gespielt hast. Naja, heute ist Super Mario rausgekommen für das 3DS. Super Mario 3D Land. So rum, in der Reihenfolge. Und ich habe noch kurz was weiter ausprobiert, ganz am Anfang, und jetzt einfach ein bisschen angespielt. Also es ist natürlich ein sehr umfangreicher Titel, da kann man jetzt nicht nur, weil er heute gekommen ist, gleich komplett drüber sprechen oder es durchgespielt haben, aber die erste Welt habe ich mal angespielt. Ja, Super Mario. Wer hätte es gedacht? Es sieht so ein bisschen so vom Stil her, es ist sehr nah an den New Super Mario Brothers eigentlich von vom Grafikstil her, finde ich. Es ist nicht so ganz ein 3D, nicht so ganz frei 3D wie jetzt die Wii-Titel. Okay. Oder vielleicht auch noch Mario 64 und sowas, sondern es ist so ein bisschen, man fühlt sich so wie im New Super Mario Brothers, aber man hat halt irgendwie die dreifache Breite, ja, so zur Verfügung, also die Tiefe dann nochmal. Das ist im Prinzip so ein Side-Scroller, nur dass er halt so isometrisch mehr ist. Quasi. Genau, und da spielt er ein bisschen damit. Also du hast praktisch ein bisschen mehr Freiraum, aber es bleibt so vom Stil her so eingeschränkt in der Ecke. Ich meine, ich habe jetzt nur die erste Welt gespielt. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Konzepte, die damit drin sind, aber das ist auf alle Fälle mal ein so ein Ding. Also praktisch so, es fühlt sich so als. Es fühlt sich deswegen so ein bisschen 2,5D an, beziehungsweise eigentlich will man nur seitlich laufen, läuft aber mal diagonal oder man schießt eben mit seiner Flamme und dann schießt die Flamme auf einmal diagonal und macht da Bounce so hin und her und eigentlich von dem, was man so gewohnt ist am Spiel, würde man eigentlich denken, man schießt immer in die gleiche Richtung. Genau, ansonsten ist es ein Es ist ein Mario, es ist ein bisschen, es fühlt sich am Anfang ein bisschen langsam an, finde ich, so wie man so rumläuft, so ein bisschen träge, aber eigentlich ist es die ganz normale Mario-Geschwindigkeit. Es gibt so das Übliche, die verschiedenen Kostüme, und in dem Fall ist es, wird man gleich am Anfang mit dem Waschbärkostüm, wo man so ein bisschen schweben kann, wieder überschwemmt. Der Tanuki-Suit. Der Tanuki, Entschuldigung. Ja. Ist ja kein Waschbär. Es sieht aus wie ein Waschbär für mich. Ja, ist er. Genau, den kriegt man gleich am Anfang. Und ja, es ist sehr linear aufgebaut jetzt, was ich bisher gesehen habe. So, die erste Welt geht wirklich linear durch. Es gibt halt eine Welt, die man freischalten muss, über wieder die großen Münzen, die man sich holen muss. Und es gibt halt auch keine Overworld-Karte mehr, sondern es ist auch so eine lineare Geschichte, wo man einfach nur von links nach rechts in das nächste Level weiterläuft. Genau, und da keine parallelen Verzweigungen und so, das finde ich fast ein bisschen schade. Also das mochte ich immer, so, dass da so ein bisschen was in dieser Overworld passiert auch. Andererseits will ich sowieso alle Level spielen. Also da ergibt sich an der Stelle nicht so viel. Es gibt wieder dieses eine gespeicherte Extra, das man da irgendwie unten im Touchscreen haben kann. Das heißt, wenn man irgendwie zweimal eine Feuerblume aufsammelt, dann ist die zweite hier gespeichert, kannst du draufdrücken, kannst sie wieder benutzen, wenn du einmal erwischt wirst. Was mich ein bisschen gewundert hat, es gibt gar keinen Drumherum. Mhm. Ja, also du startest das Spiel und dann bist du eben in dieser Map und du hast nicht noch irgendwie so Menüs drumherum, wo du irgendwelche Sachen angucken kannst oder was weiß ich, bei der Wii-Version haben sie auch so Sperenzien gemacht, dass du irgendwo einen Punktestand einsehen kannst und so großartige Sachen. Nee, es ist einfach irgendwie Start und dann kannst du entweder Continue und Save und Quit oder du kannst da in dieser Karte rumlaufen. Vielleicht passiert in dieser Karte irgendwann mal noch mehr und du kommst irgendwo hin, wo du ein bisschen mehr Zustand hast. Weiß ich nicht. Der 3D-Effekt, finde ich, funktioniert ganz gut. Ja, es ist wie immer so, dass wenn du einen ausschaltest, du halt mehr Auflösung hast. Das ist das ist das alte 3DS-Problem. Eine Geschichte, die ich eben vorher noch getestet habe, die mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass es ab und zu bei Levels links unten so eingeblendet 3D gibt, so ein 3D-Symbol, zwei 3D-Symbole. Okay. Und was das macht, ist, du kannst mit dem D-Pad dann nach oben oder nach unten drücken, dann zwei verschiedene Stärken von 3D-Ansicht auswählen, die praktisch ähnlich funktionieren wie der Slider, aber praktisch stärker sind. Das heißt, du kannst den Slider benutzen, um so das 3D ein bisschen aufzufächern. Also, okay. Und dann kannst du noch auf Overdrive schalten, so ungefähr nochmal doppelt so viel. Ja, 4D, das, 5D, 6D. Jetzt mit doppelt so viel 3D. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße soll, aber das wollte ich unbedingt noch ausprobieren, weil ich ein bisschen in der Anleitung gelesen habe und gedacht, what the fuck? Und es war dann auch so. Ja, also es ist dann irgendwie einfach wirklich noch weiter aufgespreizt und man verliert leichter noch den Blickwinkel, wenn man rumwackelt. Und man kann es halt so einstellen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ein sehr, sehr guter Titel. Hat schon jetzt wieder Spaß gemacht, hat mich bisher im ersten Level jetzt noch nicht so herausgefordert. Also habe ich eigentlich relativ schnell überall die drei Münzen gefunden, die man so aufsammeln kann. Also hier wird gerade nachgefragt, wir haben einen Chat nebenher laufen, okay, auch, ob dieses 3D vielleicht nicht so einmal das inwärtige und das auswärtige 3D ist. Das heißt, einmal wächst so das Zeug dir aus dem Bildschirm entgegen und einmal wächst es in den Bildschirm rein. Aber das hast du jetzt nicht so gesehen. Das habe ich jetzt nicht so gesehen und auch in der Beschreibung nicht so gelesen. Ich kann es ja nochmal kurz probieren. Das habe ich ja vorher auch schon gemacht an der Stelle. Also es sieht ein bisschen so aus, ja. Also so von der Symbolik her. Aber das gibt sich nicht viel. Naja, so meinen sie es, ja, dass es rauskommt und dass es reingeht. Also das Symbol sieht zumindest auch so aus. Und wenn es reingeht, sieht es irgendwie krasser aus. Okay. Aber es ist im Endeffekt, es fühlt sich an wie stärker und weniger stark. Okay, ja, verstehe. Weil es natürlich trotzdem so auch rausgeht. Also das geht ja nicht über die Grenzen des Bildschirms hinaus, deswegen hast du das Gefühl, dass du drin bist trotzdem. Ja, seltsame Wahrnehmungsgeschichte wohl. Naja, man braucht es nicht unbedingt. Es gibt ein paar, also ich habe nur ein, zwei Spielereien bisher gefunden. Also das 3D braucht man nicht. Genau, mit diesem 3D, also dass man halt mal so ein extra Level hast, wo du durch so eine, jetzt hätte ich schon fast Pfeife gesagt, durch so eine Röhre durch so eine Röhre hinkommst und da haben sie halt so ein Escher-Bild-mäßiges Ding, wo du halt da nicht hinspringen kannst und dann wundern sie dich und dann kommst du auf den Augenknopf, so ein Knopf, dann dreht sich das. Das Problem ist aber, dadurch, dass du schon 3D hast, siehst du das natürlich auch schon. Also das war irgendwie so von hinten durch die Brust auf die Schnauze gefallen mit dem Effekt. Das war so ein bisschen schade. Und was mich natürlich auch nervt, aber das ist so ein ganz kleines Ding, dass ich gewohnt bin, B ist Laufen, A ist Schießen. Hm. Und ist es nicht. A und B sind beides Springen und X und Y sind Laufen. Frevel. So. Frevel. Frevel. Ja. Naja. Genau. Frevel. Fehlen. Oh. Oh. Zeitweise sind sie dann raus. ansonsten so ein paar neue Sachen sind natürlich drin. Ja? Okay. Also ich denke, da kommen auch noch mehr komische Mystery-Boxen. Ich wurde auch schon wieder von dem Nintendo üblichen, wir zeigen dir 25 Dialoge am Anfang, die du bestätigen musst, falls du Street Pass verwenden willst. Und das ist dann ganz toll, dass du Street Pass verwendest, weil dann schicken dir wieder was über Street Pass und dazwischen muss man immer A drücken. Also es ist immer so ein Halbsatz, der da formuliert wird. Und ich musste praktisch ja wie bei der Wii. Genau. Ist ja dieselbe Firma. Bei Default. ja. Und was genau bei Street Pass passiert, weiß ich noch nicht. Irgendwie Mystery Boxen werden sich gegenseitig hingeschubst. Weiß ich nicht, ob ich das erleben werde, weil ich laufe mit dem Ding nicht durch die Gegend, um Street zu passen, weil das ist mir zu dämlich. Ja. Schön. Also Empfehlung für Jung und Alt, für Jungs und für Mädchen. Mario gibt's jetzt für den 3DS und damit lohnt sich dieses Gerät dann doch auch endlich mal so ein bisschen. Ja, wir haben Mario, wir haben Zelda und demnächst haben wir dann Super Mario Kart auch. Und also zu dem Weihnachtsgeschäft darf man sich den kaufen, ohne dass man so dämlich ist wie ich. Ja, ja. Ich habe auch noch kurz was zu berichten, nämlich ich habe die wenige Freizeit, die mir zurzeit zur Verfügung steht, abends in Skyrim investiert. Ich habe jetzt irgendwie so, weiß nicht, gefühlt 4-5 Stunden erst gespielt. Was ja bei Skyrim so ein Nichts ist quasi. Also da geht ja unter 80 Stunden kommt man ja da gar nicht durch. Und eigentlich kann man da noch viel mehr Zeit rein versenken. Das ist so ein 3D, sage ich schon, Fantasy-Spiel von den Machern von Fallout. Und da eben Fallout 3, wollte ich eigentlich sagen. Und ist eben auch Open-World-Fantasy an der Stelle. Also wie Oblivion. Die jüngeren Hasen werden sich an Oblivion erinnern, die alten Hasen werden sich an Morrowind erinnern. Und da ist es eben der nächste Teil der Elder Scrolls-Serie, den jetzt irgendwie jeder und sein Hund spielen gerade und ich auch. Und ich habe jetzt da irgendwie schon den ersten Drachen erlegt und levele langsam hoch und finde es sehr angenehm, weil es ein sehr schönes Skill-System hat. Also das ist halt wirklich so Learning by Doing. Du musst nicht vorher schon festlegen, was du jetzt machen willst und ob du jetzt ein Magier oder ein Krieger sein willst, sondern du machst halt einfach und dadurch wirst du halt in den Sachen, die du machst, besser. Mhm. Und das finde ich eine sehr gute Entscheidung und das funktioniert auch sehr gut. Und man kann ich halt einfach so sagen, warum ich will eigentlich immer mit dem zweihändigen Schwert durch die Gegend hauen, aber ich will auch Bogenschießen können und ein bisschen zaubern. Mhm. Und das funktioniert. Ja, ja. Und an sich auch, so wie steht's so um die Bugs? Die sind ja. Ja, da wird immer viel drüber geredet. Ich bin jetzt noch in nichts Großartiges reingelaufen. Ja, also ich habe, da habe ich in Rage irgendwie mehr Bugs gesehen bisher als in Skyrim jetzt gerade. Ich bin ja ein großer Fan von Fallout, wie wir hier an dieser Stelle schon öfter erwähnt haben. Ist es denn so, was die offene Welt angeht und die Geschichten, die da so ablaufen, hat auch diese Qualität, dass überall was los ist und überall so eine kleine Substory läuft? Es hat genau diese Qualität, du kannst überall Side-Stories dir aufgabeln, alle Menschen haben wirklich eine Funktion gefühlt in dieser Welt und verfolgen ihren eigenen Alltag und es ist nicht so, dass irgendwie du eine Tür aufmachst und dann geht irgendeine Szene los gefühlt, sondern du machst die Tür auf und da ist schon was im Gange. Ja, und das macht halt viel dieser lebendigen Welt auch aus, glaube ich. Und das spielt auch alles in der Engine, oder ist es? Ja, ist es da so, in der Engine. Also das fand ich eben bei Fallout auch immer ganz gut, dass eigentlich nahezu alles in der Engine spielt und du immer Kontrolle hast und rumläufst und du halt wirklich dann da drin steckst. Hm. Mhm. Ja, Oblivion habe ich irgendwie nie gespielt, weil das war mir dann zu alt. Also das sah auch irgendwie so seltsam aus. Komisch abgehangen. Pappmaché-ig aus. Die Grafik ist, was die Charaktere angeht, halt so auf Bethesda-Niveau wieder. Ja, also die haben halt so diese Papphaare wie in Fallout auch. Und so komisches Shading ab und zu mal, oder? Ja, wobei das ist besser geworden. Okay. Ja, aber so die Haare können sie halt nach wie vor überhaupt gar nicht und Bärte und alles, was irgendwie so nicht aussehen soll wie ein Helm, sieht halt aus wie ein Helm. Aber ansonsten ist die Grafik schon auch sehr schön, gerade eben die Landschaften. Und das Tolle ist eben, du kannst ganz weit in die Ferne gucken, auch auf der Xbox jetzt. Du brauchst nicht irgendwie High-End PC, dass du irgendwie da so die Landschaftsgrafik genießen kannst. Und das Tolle ist eben, du kannst in die Ferne gucken und du kannst in die Ferne laufen. Und da, wo, was du gesehen hast, das gibt's halt wirklich und da kommst du hin. Was ein bisschen nervt, ist so, wenn du irgendwie auf einen Berg rauf musst du halt irgendwie erstmal einmal um den Berg rumlaufen, bis du einen Weg findest, wenn du da nicht schon den passenden Zauber für hast, der dir sagt, wo der Weg ist. Ja. Ja. Ja, spannend. Vielleicht werde ich das auch mal spielen, dann kenne ich mich da auch mal aus. Aber es ist halt so, diese Menge an Zeit zu investieren, ist echt schon bei Fallout wusste ich, dass es gut ist. Und bei Skyrim weiß ich es nicht. Vielleicht schon. Und das Fantasy-Szenario, ist es irgendwie dieses... Also mich fesselt's. Ja. Ich bin jetzt irgendwie der Thane von irgendeiner seltsamen Stadt und habe irgendwie einen Drachen umgebracht und fühle mich voll toll dabei. Also ich spiele so Spiele halt immer dann, wenn eigentlich mehr Zeit ist, weil wenn man die durchhetzt, ist es echt anstrengend. Also gerade bei Fallout wollte ich wirklich so da mal hingucken und jetzt und nicht jetzt schnell noch dieses Quest fertig, damit ich das Spiel durchkomme. Und ich lege das jetzt auch mehr so auf, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe, dann spiele ich da weiter an. Und so auf, irgendwann im nächsten Jahr werde ich vielleicht mal fertig, so mit der Hauptstoryline. Ja. Wenn wir noch, um den Bogen vielleicht noch zu schließen, heute ist natürlich auch Awkward Sword rausgekommen. Ja, Awkward Sword. Das wird da auch eine Zeit lang bei uns gammeln, glaube ich, bis das gespielt wird. Also nicht hier auf eine Kaufempfehlung warten, aber das ist bei Zelda eh egal. Ja, ihr kauft also, es und spielt es und freut euch und wir vielleicht auch irgendwann. Skyward Sword, die neueste Zelda Inkarnation. Ich habe davon ja schon ein paar Bewegtbilder und ich habe es auch schon ein bisschen angespielt, sogar auf dem Nintendo-Event, über den ich eben nicht so wirklich geredet habe hier, glaube ich. Also über den ich nur kulinarisch getwittert habe. habe ich auch kurz angespielt und ist ein Zelda und funktioniert gut. Auch eben mit der Wii Plus. Ah, Wii Plus. Plus. Und kann man mit dem Schwert fuchteln und so. Mhm. Und ist toll. Und Zelda. Mehr muss man eh nicht wissen. Ja, genau. Dafür kauft man diese Geräte mit diesem Nintendo-Logo drauf, dass man eben Zelda und Mario spielen kann. Und das kann man jetzt. Jo. Ja, genau. Zweimal. Du wirst ja auch demnächst vielleicht bald in Zelda-Genuss kommen, Marcel. Ja. Da kannst du gleich so beides parallel spielen. So, genau. Back to back. Du hast ja Twilight Princess gekauft vor 2 Monaten. Also ja, das muss man jetzt auch kurz einführen, warum man diese Insider-Gespräche hier führt. Und noch nicht die Zellophanfolie abgeknibbelt. Ja, aber jetzt wird es dann langsam Zeit. Ist ja bald Weihnachten auch. Eben. Ja, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Das ist schon auch eine Sache. Aber da habe ich natürlich meine Wii überhaupt nicht. Ja. Ah, okay. Hm. Ja, tja. Hm. Dumm. Hm. So ist das. Aber bevor wir hier uns noch länger vom Spielen abhalten und vom Arbeiten, können wir auch einfach diesen Podcast an dieser Stelle langsam ausklingen lassen. Besinnlich. Besinnlich. Die Weihnachtszeit rauscht in Affentempo uns zu. Ja, ich habe schon meinen ersten Glühwein getrunken. Oh, das ist, also nicht jetzt, nicht heute, aber. Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Naja, aber ich wollte eigentlich überleiten zu Auf Wiedersehen sagen und deswegen sage ich jetzt auch Wiedersehen. Ja, Prost. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Manchmal merkst du nicht, wie schnell die Zeit dahin. Und plötzlich fragst du dich, warum die hat verspinnt. Dann siehst du ein, die alte Technik bringt's nicht mehr. Doch muss nicht unbedingt was Teures Neues her. Günstig im Preis und trotzdem wertvoll soll es sein. So gut wie neu, innen top und außen rein. In garantiert geprüfter Superqualität. All das gibt's auch als Gebrauchgerät. Nur Windows 7 als System. Denn auf Windows 7 wirst du stehen. Windows 7 ist der neueste Stand. Auch bei IT-Systemen aus zweiter Hand. Ja, auf Windows 7 wirst du stehen. Windows 7 macht die Arbeit schön. Windows 7 gibt's bei GSD. Ab jetzt auf jedem gebrauchten PC. Was auch immer du willst, du wirst schon sehen. Mit Windows 7 wird es gehen. Kannst du es wenden oder drehen? Auf Windows 7 wirst du stehen. Du Baby, auf Windows 7 wirst du stehen. Auch wenn du am Schreibtisch sitzt, wirst du da stehen. Flotter arbeiten als früh nach Hause gehen. Auf Windows 7 wirst du stehen. auf Windows 7 produktiv wie noch nie. Auf Windows 7 wirst du stehen. Windows 7 kann niemand widerstehen. Alles weitere erfährst du. Huhuhu. Auf www.gst.eu.